Alle goed met Allah, Azawajal, de hand, de welten, Allah zegen, en heil, en barmhartigheid van de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. We danken Allah, subhanahu wa ta'ala, en we prijzen ihn voor zijn wissen, dat keine Grenzen hat, voor zijn barmhartigheid, die grenzenlos is. Gepriesen seist du, unser Herr, kein Wissen haben wir außer dem, was du uns gelehrt hast. Wir bezeugen, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und wir bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir legen dieses Zeugnis ab in der Hoffnung, dass Allah uns dadurch belohnt. Und möge Allah Azza wa Jalla diese Worte zu den letzten Worten machen, die wir in unserem Leben sprechen. Meine liebe Geschwister, ich wurde dankenswerterweise heute eingeladen von dieser edlen Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen und segnen und festigen. Und in Wirklichkeit bin ich zu euch gekommen aus Sehnsucht nach euch, aus Liebe zu euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zueinander vermehren und stärken. Meine lieben Geschwister, das Motto dieser Vortragsreihe ist bekannterweise die Geschwisterlichkeit, die islamische Geschwisterlichkeit. Und jeder unserer Vortragenden, sowohl Sheikh Muhammad als auch Sheikh Amin, sie werden inshallah ta'ala, jeder von ihnen uns einige Details über diese Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit im Islam sagen. Was ich heute machen möchte, inshallah, ich möchte, um auch einen Beitrag zu leisten bei diesen Vortragsreihen und auch um selbst dafür ein paar Belohnungen zu bekommen und um mich selbst auch an dieses Thema zu erinnern, denn die Ermahnung hilft den gläubigen Menschen, möchte ich ein paar Rahmenbedingungen für diese Geschwisterlichkeit aufzeichnen. Ein paar Rahmenbedingungen für diese islamische Geschwisterlichkeit und die Details überlasse ich dann, inshallah, den anderen Referenten. Meine lieben Geschwister, die Geschwisterlichkeit im Namen Allahs hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur festesten Handhabe, am festesten gebundenen Knoten des Iman gemacht. Wir befinden uns hier in diesem Augenblick an diesem edlen Ort und sind unterschiedlicher Herkunft. Wir sprechen wahrscheinlich unterschiedliche Sprachen und einzig und allein hat uns die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Haus miteinander vereint. Diese Liebe zu Allah, die schon damals vor 1400 Jahren Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander zusammengebracht hat, Bilal der Abessinier auf einer Seite, Umar auf der anderen Seite, der ein Araber war. Und diese, liebe Geschwister, Einigkeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam während seiner Lebenszeit geschafft hat, ist ein historisches Beispiel, deren Gleichen es niemals in der Geschichte der Menschheit und der Völker jemals gegeben hat. Die Historiker reden davon, dass man niemals einen Staat im wahrsten Sinne des Wortes mit all seinen Ämtern und so weiter und so fort aufbauen kann in einer Zeit weniger als 40 Jahre. Und wahrscheinlich stützen sie sich darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels auch in der Wüste hat 40 Jahre lang umherirren lassen, um eine neue Generation hervorzubringen. Unter 40 Jahre, das ist eigentlich das absolute Minimum, um eine komplette neue Gesellschaftsstruktur und einen vollkommenen Staat auf die Beine zu stellen. Aber der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat es geschafft in fast der Hälfte der Zeit. Er hat es geschafft in sage und schreibe 23 Jahren. Nicht nur, dass es nur 23 Jahre waren, sondern es war auch die edelste und gewaltigste Gesellschaftsform, der edelste und gewaltigste Staat, den es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, seit Adam, Gottes Segen und Heil auf ihm, bis zum letzten Propheten, der die Prophetien und die Gesandtschaften beendet hat. Meine lieben Brüder, dieser Staat, und damit meinen wir die Brüderlichkeit, die islamische Brüderlichkeit, diese Sache hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem entscheidenden Grundstein begonnen. Der entscheidende Grundstein für diese Brüderlichkeit ist die Aya im edlen Koran al-Karim, in der Allah sagte, innamal mu'minuna ikhwa, was so viel bedeutet, wie sinngemäß übersetzt, die gläubigen Menschen sind doch Geschwister. Die gläubigen Menschen sind doch Geschwister. Liebe Geschwister, weder du wirst im Koran al-Karim keine einzige Ayah vorfinden, in der Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen sagt, seid einander Geschwister. Diese Befehlsform, dieser Imperativ, seid einander Geschwister, das werden wir im Koran nicht finden. Warum, liebe Geschwister? Weil das die Geschwisterschaft, sobald du Muslim geworden bist, sobald du den Tauhid umsetzt, sobald du das Gebet verrichtest, sobald du in die Moschee einen Schritt gemacht hast, bist du automatisch ein Glaubensbruder deines Bruders geworden. Automatisch. Deswegen die Geschwisterlichkeit und die Brüderlichkeit ist keine Sache, die Allah Azza wa Jal im Koran angeordnet hat, dass du sie umsetzt, sondern sie ist eine Tatsache, sie ist eine Gegebenheit. Anordnungen ist, dass du den Islam annimmst, dass du betest, dass du fastest, dass du in die Moschee kommst, aber sobald du diese Sachen gemacht hast, bist du automatisch ein Glaubensbruder geworden. Deswegen die Geschwisterlichkeit unter den gläubigen Menschen ist eine Tatsachenbeschreibung und ist kein Auftrag, den wir umsetzen, sondern es ergibt sich aus den Bestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Diese Brüderlichkeit in der Religion hat einen Anfang, einen Anfangsbaustein und ein Ende, und sie beginnt mit einer Sache, und zwar mit der Reinheit des Herzens. Mit der Reinheit des Herzens. Das heißt, dass dein Herz vollkommen rein ist und du keinen Hass und keine Neid und keine Sachen, schlechte Sachen in deinem Herzen empfindest gegenüber deinem Bruder, dass du deiner Schwester, dass du keinen Neid hast und keine Krankheiten hast in deiner Brust. Und das ist der Anfang dieser Brüderlichkeit, dieser Geschwisterlichkeit. Das ist der erste Grundbaustein. Und das letzte und das höchste und das Ziel ist dann, dass man sogar seinen Bruder sich selbst vorzieht. Dass man seinen Bruder, seine Schwester sich selbst gegenüber bevorzugt. Allahu Akbar. Wir erinnern uns daran, dass wir vorhin gesagt haben, dass die Geschwisterlichkeit keine Anordnung ist von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern das ist eine Tatsachenbeschreibung. Dadurch, dass wir Muslime sind, dadurch, dass wir den gleichen Gott als den einen Gott anbeten und verehren, sind wir einander Geschwister. Aber diese Geschwisterlichkeit ist aufgebaut auf Rechten und Pflichten. Diese Geschwisterlichkeit bringt Rechte und Pflichten mit sich. Meine lieben Geschwister, wir alle kennen aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass das Erste, was er gemacht hat, als er nach Medina gegangen ist, erst hat er zwei Sachen gemacht. Nummer eins, er hat seine Moschee gebaut. Nummer zwei, er hat die Sahaba radiallahu anhu miteinander verbrüdert. Er hat sie miteinander wie Bruder mit Bruder und Schwester mit Schwester gemacht. Diese Moschee, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegründet hat, war mehr als nur ein Zentrum der Anbetung, sondern es war ein Zentrum der Anbetung, es war ein Zentrum der Kultur, es war ein Zentrum der Geschwisterlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala, lasst uns schauen, wie Allah azza wa jal uns im Koran erklärt, dass der erste Schritt zu dieser Geschwisterlichkeit das reine Herz ist, das gute Denken über die anderen Geschwister ist, dass man eine reine Brust hat. Im Koran al-Karim sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt, und diejenigen, die die Stadt, und gemeint ist mit der Stadt hier, die Al-Madina, die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die die Stadt zuerst bewohnt haben, sie lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Wer sind denn sie gemeint? Auf wen bezieht sich dieses Pronomen? Auf die Ansar. Sie lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Damit sind die Muhajirin gemeint. Leute wie Abu Bakr und wie Umar und die anderen, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und sie finden in ihren Brüsten nichts gegenüber dem, was jenen gegeben worden ist. Das heißt, sie empfinden in ihren Brüsten keinen Neid und keinen Groll und keine Missgunst gegenüber den anderen, denen Allah Azza wa Jalla etwas gegeben hat, was er ihnen wiederum nicht gegeben hat. Und das ist es, was wir gesagt haben, mit einer reinen Brust und einem reinen Herzen. Denk nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, dass diese Angelegenheit der Geschwisterlichkeit eine einfache Angelegenheit ist. Keiner kann von sich behaupten, dass er seinem Bruder ein wahrer Bruder ist. Auch ich behaupte das nicht für mich selbst. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, diese Angelegenheit ist schwer. Diese Angelegenheit ist anstrengend umzusetzen. Dass man ein reines Gewissen hat, ein reines Herz hat, gegenüber seinen Geschwistern gegenüber, ist so unglaublich schwer, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit seinen Geschwistern, mit den Sahaba zusammensaß und in dem Moment sagte er, zu euch wird jetzt ein Mann des Paradieses eintreten. Zu euch wird jetzt gleich ein Bewohner des Paradieses eintreten. Das heißt, jemand, der, wenn er gestorben ist, wird ins Paradies gehen. In dem Moment trat jemand diese Moschee ein. Und zwar nicht einer dieser 10 Bekannten, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, von Abu Bakr, Umar, Uthman, Talha, Sa'ad und wie sie alle heißen, denen das Paradies versprochen worden ist. Nein, da trat plötzlich jemand ein, der ein Wüstenaraber war, ein Beduine war, ein Normaler, ein normaler Sahabi, ein normaler, einer nicht der engsten der Gefährten, sondern ein normaler Beduine, ein normaler Wüstenaraber. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat anscheinend für ihn Gutes gewollt. Nicht nur anscheinend, sondern Allah hat für ihn Gutes gewollt. Übrigens sagte Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim über diese edlen Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Allah ist mit ihnen zufrieden. Laqad radiyallahu anhum. Und diese Aussage, darüber sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala: Wisse, dass die Zufriedenheit Allahs ihnen gegenüber eine Eigenschaft Allahs ist. Die Zufriedenheit ist eine Eigenschaft Allahs. Und sie ist eine ewige Eigenschaft Allahs. Und das bedeutet konkret, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen erschaffen hat. Und noch bevor er diese Menschen erschaffen hat, war er mit ihnen schon zufrieden. Die Zufriedenheit Allahs azza wa jall mit diesen edlen Menschen war da, noch bevor Allah subhanahu wa ta'ala sie in Erscheinung gebracht hat. In dem Moment, als der Prophet diese Ankündigung machte, tritt ein Mann ein, ein normaler Mann, von dessen Bart Wasser runtertropfte, weil er gerade den Wudu vollzogen hat. Das geschah am ersten Tag. Am zweiten Tag sagte er wieder, jetzt wird gleich jemand die Moschee betreten, der ein Paradiesbewohner ist. Und es war genau die gleiche Person. Und am dritten Tag sagte sich Abdullah ibn Umar, möge Allah azza wa jalla mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, er sagte, Moment, dieser Sache muss ich unbedingt nachgehen. Und er bat diesen Mann, ihn zu begleiten. Und er war dann bei ihm zu Hause 3 Tage lang und genoss die Gastfreundschaft und wollte herausfinden, was dieser Besonderes verrichtet, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn zu einem Paradiesbewohner, dass er ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das Paradies versprochen hat. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma beobachtet ihn und sieht, dass er nicht besonders viele gute Taten macht. Er betet so wie die anderen beten. Er fastet so wie die anderen fasten. Und was das Nachtgebet angeht, wenn er wach war, hat er ab und zu gebetet. Aber nicht ständig die Nacht durch. Ibn Umar war jemand, der die Nacht durchgebetet hat, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er hat also nichts Besonderes gemacht. Er fragte ihn dann nach 3 Tagen, weil er es nicht herausgefunden hat. Er sagte zu ihm, hör mal zu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über dich das und das und das gesagt. Aber ich weiß nicht, was du besonders machst. Machst du an anderen Tagen andere Dinge, die ich nicht gesehen habe? Er sagte, nein, es ist nur das, was du siehst. Mehr mache ich nicht. Als Ibn Umar das Haus verlassen wollte, rief er ihn zurück und sagte, Moment, es gibt eine Sache, die ich vergessen habe. Es ist nur so, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, reinige ich mein Herz von allen Dingen. Das heißt, ich reinige mein Herz vor jeglichem Hass und vor jeglichem Groll irgendeinem Muslim gegenüber. Das heißt, ich schlafe ein, während ich mit jedem Muslim zufrieden bin und mit keinem einzigen im Streit bin. Ich habe jedem verziehen, wenn er mir irgendwas angetan hat. Unser einer geht abends schlafen und ist im Streit mit seiner eigenen Ehefrau. Oder er hält seinen eigenen Sohn nicht mehr aus. Er geht schlafen, während er vielleicht sogar mit dem Gedanken spielt, sich zu rächen. Und wie er es einer Person so und so heimzahlen kann und wie er es ihm zurückgeben kann. Liebe Geschwister, diese Reinheit im Herzen ist keine einfache Angelegenheit. Diese Reinheit im Herzen ist eine schwierige Angelegenheit. Sonst würde nicht in diesem Moment Allah, der Herr der Welten, seinen Diener und Gesandten Jibril a.s. runterschicken zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihn sagen, hör mal zu, sag den Menschen, dass jetzt jemand die Moschee betreten wird, der ein Paradiesbewohner ist. Und diese Person war keiner, der einen Universitätsabschluss hat. Und es war keiner, der eine Ijaza, ein Zeugnis hat im Koran al-Karim. Und es war keiner, der den Koran auswendig gelernt hat. Und keiner, der gerade Khatm gemacht hat. Und keiner, der die ganze Zeit in der Nacht gebetet hat und deswegen am Morgen mit dem Paradies beglückwünscht worden ist, sondern es war jemand, der ein reines Herz gehabt hat. Wegen dem ist Jibril a.s. hinabgesandt und hat den Sahaba diese frohe Botschaft verkündet. Meine lieben Geschwister, lasst uns noch einmal in Erinnerung rufen, die Aussage des Imam Malik rahimahullah ta'ala, und damit beginnen, als er sagte, der letzte Teil dieser Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird durch nichts anderes rechtschaffen und rein werden, als durch dasselbe, wodurch auch die ersten dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam rechtschaffen geworden sind. Das heißt, die Gründe und Ursachen, die die ersten Menschen zu guten Menschen gemacht haben, sind die gleichen Ursachen und Gründe, die auch uns zu rechtschaffenen Menschen machen können und werden. An anderen Weg gibt es nicht. Meine lieben Geschwister, wenn wir auch die Ayah, die wir vorhin vorgelesen haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Ansar sagt, dass sie in ihren wortwörtlich heißt Brüsten, das heißt nicht Herzen wortwörtlich, sondern in ihren Brüsten finden sie keinen Groll, das heißt, sie finden keinen Neid, sie finden keinen Hass gegenüber den anderen, was ihnen gegeben worden ist. Diese Reinheit des Herzens, meine lieben Geschwister, warum heißt es hier die Brust und nicht das Herz? Eigentlich ist damit mit der Brust der Ort des Herzens gemeint, in dem sich also das Herz befindet. Aber als wäre das ein sprachlicher Hinweis, ein rhetorischer Hinweis darauf, dass du ein weites und großes Herz haben sollst, das so groß ist, wie die Brust dir Platz schenkt. Denn wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, dann wirst du auf die Probe gestellt werden und andere Menschen werden dich, lieber Bruder, Schwester, es wird Konflikte geben, aber dein Herz muss groß sein, so groß, so viel Platz haben, wie die Brust dir Platz lässt. Als würdest du dieses Herz mehr Platz geben, als es eigentlich benötigt. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala lobt die gläubigen Menschen im Koran al-Karim, die ihren Hass und ihren Zorn bändigen, Und er machte das zu Stufen. Diejenigen, die ihren Hass bändigen, diejenigen, die anderen Menschen verzeihen. Und dann sagt er, und Allah liebt die Gutestuenden. Das heißt, es gibt Menschen, sie halten ihren Zorn zurück. Es gibt andere, die halten nicht nur ihren Zorn zurück, sondern die verzeihen auch. Das heißt, sie reinigen ihr Herz und das ist, was wir eigentlich wollen. Und es gibt noch Menschen, die über uns stehen. Und zwar diejenigen, die eine schlechte Tat mit einer guten Tat erwidern. Sie erwidern eine schlechte Tat mit einer guten Tat. Das ist natürlich eine Stufe, die wir bitten, dass Allah Azza wa Jalla sie uns schenkt. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach über diese oder ähnliche Stufe der gläubigen Menschen und beschrieb sie als diejenigen, die Taqwa haben, die sich vor Allah Azza wa Jalla vorsehen, die reine Herzen haben, die nicht betrügen und die in ihren Herzen keinen Neid haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, der Tag, an dem keinem Menschen Vermögen noch Söhne helfen werden können, es sei denn, man erscheint mit einem gesunden Herzen. Meine lieben Geschwister, das ist das gesunde Herz. Das gesunde Herz, wortwörtlich das unversehrte Herz, ist dasjenige Herz, das unversehrt ist, das heißt verschont ist von allen Dingen bis auf Allah Azza wa Jal. Also wenn du im Koran kennen liest, der Tag, an dem dir kein Vermögen und keine Söhne nutzen werden, es sei denn, jemand kommt mit einem verschonten, manchmal wird es übersetzt mit gesundem Herz, jemand kommt mit einem verschonten Herz, das heißt, es ist verschont von allen Dingen bis auf Allah Azza wa Jal. Das heißt, dieser Mensch hat in seinem Herzen nichts außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts außer dem Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat in seinem Herzen keine Liebe zur Dunya. Er hat in seinem Herzen keine Zweifel. Er hat in seinem Herzen keinen Hass, keinen Groll, keinen Neid, keine Missgunst. Und wir alle wissen, liebe Geschwister, um diese Frage zu beantworten, die Frage zu beantworten, wo befindet sich der Ort des Wetteiferns? Wo befindet sich der Ort des Wetteiferns? Das heißt, die gläubigen Menschen untereinander, wo wetteifern sie miteinander? Wenn ich euch jetzt die Frage stellen werde, wir haben vorhin das Maghrib-Gebet verrichtet. Als wir das Maghrib-Gebet verrichtet haben, ich gehe davon aus, dass jeder von uns den Wudu vollzogen hat. Wir gehen davon aus, dass jeder von uns 3 Raka'a hinter dem Imam gebetet hat. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns hinter einem einzigen Imam gebetet hat und die gleichen Gebetsabläufe hinter dem Imam gemacht hat. Aber die Frage lautet, haben wir alle die gleiche Belohnung am Ende des Gebetes erhalten? Haben wir alle, die in der ersten Reihe gebetet haben, oder in der zweiten oder der dritten, haben wir alle die gleiche Belohnung bekommen? Und ich glaube, keiner wird sagen, dass wir alle die gleiche Belohnung bekommen haben. Woran liegt dann der Unterschied? Was macht den Unterschied aus? Die Antwort lautet, es ist das Herz. Es ist das Herz und was sich darin befindet. Es ist das Herz und wie gut und anwesend, wie stark es anwesend gewesen ist. Der eine, nachdem er Allahu Akbar gesagt hat, dachte er an den nächsten Einkauf bei Lidl oder Aldi und was er auf dem Einkaufszettel noch geschrieben hat oder hätte schreiben sollen. Der nächste denkt an seinen Vordermann, ob seine Marke, ob er Markenkleidung trägt oder ob es doch irgendwelche Nachahmungen sind. Der nächste denkt daran, dass er gerade die Schnauze voll hat von irgendjemandem, mit dem er sich gestritten hat. Und eine andere Person sagt, Allahu Akbar, Allah ist größer, weil er sich bewusst macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala größer ist als alles, was ihm in den Sinn kommt. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns erklärt, dass unsere Religion aus Stufen besteht. Dass die unterste Stufe, das ist, was wir an Bewegungen einfach machen. Das ist der Islam. Das ist der Islam. Darüber gibt es die Stufe des Iman. Und darüber gibt es die Stufe des Ihsan. Und die Stufe des Ihsan beschrieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagte, dass du Allah anbetest, als würdest du ihn sehen können. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so wisse, dass er dich sehen kann. Das ist die Stufe, die du erreichen solltest, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet stehst. Aber was ist die Realität? Oder was soll das, dass jemand in seinem Gebet steht und unzufrieden ist und sauer ist und im Streit ist mit jemandem, der neben ihm betet. Und gleichzeitig sagt er in seinem Salah, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Warum sagt er nicht einfach, leite mich den geraden Weg? Er verabscheut doch gerade seinen Bruder. Er ist mit ihm gar nicht zufrieden. Und er betet für ihn. Meint er dieses Dua wirklich ernst? Meint er dieses Dua wirklich ernst? Wenn du es ernst meinst, dann sag doch einfach nur, leite mich den geraden Weg. Aber dann ist dein Gebet ungültig. Damit du weißt, dass du zu dieser Geschwisterlichkeit und zu dieser Brüderlichkeit gezwungen bist und dass du sie umsetzen musst und dass du für deinen Bruder um Rechtleitung beten musst, egal ob du mit ihm zufrieden bist oder unzufrieden bist. Als Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala jemanden einmal fragte, Imam, ich habe vergessen, wo sich meine Schuhe befinden. Kannst du mir dabei behilflich sein? Und natürlich, manche Leute, sie nerven die Gelehrten. Sie stellen ihnen Fragen und verschwenden ihre Zeit. Und der Imam, rahimahullah, war intelligent. Und er wusste, dass dieser Mann, jemand, der solche Fragen stellt, der wird nicht imstande sein, ein Gebet auf die Art und Weise zu verrichten, wie der Prophet es ihm vorgemacht hat. Er sagte, weißt du was, bete einfach mal 2 Raka'a in der Nacht. Und dann wirst du schon wissen, wo deine Schuhe sind. Und er betete, sagte Allahu Akbar in sein Gebet. In dem Moment hat ihn der Satan erinnert, daran, wo er seine Schuhe hat. Meine lieben Geschwister, als einmal der Engel Mikael zum Erzengel Jibril a.s. sagte, wecke deinen Gefährten auf, sagte er zu ihm, seine beiden Augen, sie mögen schlafen, aber sein Herz schläft nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ständig dabei, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Er war nicht abwesend. Und trotzdem sagte er in einem Hadith zu Uthman ibn Maz'un radiallahu ta'ala anhu, er sagte vor dem Gebet, sag ihnen, dass sie den Behälter bitte abdecken sollen, denn ich habe Angst, dass es mich ablenken könnte im Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der aufmerksam war, der Allah azza wa jalla ständig gedacht hat, auch er hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Auch er hat darauf geachtet, dass er, bevor er das Gebet verrichtet, nicht durch irgendetwas abgelenkt wird. Meine lieben Geschwister, die Brüderlichkeit und die Geschwisterlichkeit erfordert, dass wir uns fühlen wie ein einziger Körper. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, im bekannten Ausspruch, er sagte sinngemäß, das Gleichnis der Muslime hinsichtlich ihrer Liebe und ihres Mitgefühls und ihrer Gnade füreinander oder Barmherzigkeit füreinander ist wie ein einziger Körper. Wenn es an einer Stelle schmerzt, dann leidet der gesamte Körper unter Schlaflosigkeit und Fieber. Erst wenn du für dich das Gleiche verspürst wie für deinen Bruder, erst wenn du leidest, wenn dein Bruder leidet, erst wenn du dich freust für deinen Bruder, der glücklich ist, erst dann bist du tatsächlich, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, mit deinen Brüdern ein einziger Körper. Und solange es dir vollkommen wurscht, egal ist, wie es den anderen geht, und du sagst, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich habe ein Dach über dem Kopf, Hauptsache ich habe eine warme Heizung, Hauptsache ich habe genug zu essen, genug zu trinken, und die anderen, die sind mir vollkommen schnurzegal, wenn du so eine Einstellung hast, das ist nicht der Weg, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat. Und danach gibt es noch die Stufe darüber, wo es heißt, in dieser Ayah über diese Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, und sie bevorzugen die anderen sich selbst gegenüber. Wisst ihr, was es bedeutet? Sie bevorzugen die anderen sich selbst gegenüber. Wisst ihr, was es bedeutet, dass du deinem Bruder Vorrang gibst dir selbst gegenüber? Das bedeutet, dass er deine Hand in deine Tasche machen darf und sich davon nehmen darf, was er möchte. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich meine Hand in deine Tasche stecke und wie ich dann mit dieser Hand nachher zurückkehren werde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Stufe erreichen lassen. Liebe Geschwister, inshallah ta'ala möchten inshallah ta'ala die letzten Worte inshallah für heute zusammenfassen, denn bei Übersetzungen geht natürlich immer die Hälfte der Zeit auf die Übersetzungen drauf. Deswegen inshallah ta'ala, möge Allah uns und euch verzeihen. Wir fassen zusammen und sagen, der erste Weg, der erste Schritt zu dieser Brüderlichkeit ist und bleibt die Reinheit des Herzens, und der letzte ist die Bevorzugung, wie wir gesagt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala in derselben Ayah, das ist in Surat al-Hashr, in derselben Ayah, wo er über die Muhajirin und Ansar gesprochen hat, hat er am Ende auch erwähnt, was die Gründe sind, die gegen eine Geschwisterlichkeit sprechen. Das heißt, es gibt Ursachen für Geschwisterlichkeit und es gibt aber auch Ursachen oder Hinderungsgründe für eine Geschwisterlichkeit. Und der entscheidende Hinderungsgrund für eine Geschwisterlichkeit ist, wie Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, und wer von seinem eigenen Geiz verschont bleibt, das sind die Erfolgreichen. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er in der Moschee war, hat er sein Gesicht auf den Boden gesetzt und in die Erde gesteckt und hat sich für Allah subhanahu wa ta'ala klein gemacht. Und das soll uns lehren, liebe Geschwister, praktisch gesehen, dass ein Grund, eine Ursache, um diese Geschwisterlichkeit in der Moschee Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen ist, in der Moschee gibt es niemanden, der einen Vorzug hat, einen anderen gegenüber. In der Moschee gibt es keine Unterschiede zwischen uns. In der Moschee sind wir alle Geschwister. In der Moschee ist der eine nicht aus dem Land so und so und der andere nicht Sohn von so und so. In der Moschee machen wir keinen Unterschied zwischen unserer Abstammung. Meine lieben Geschwister, Allah sagte noch einmal, wer von seinem eigenen Geiz verschont bleibt, das sind die Erfolgreichen. Allah subhanahu wa ta'ala redet vom eigenen Geiz. Das bedeutet, dass du derjenige bist, der dich zu diesem Geiz aufruft. Das heißt, die Quelle allen Übels bist du selbst, indem du dich selbst zu diesen Dingen aufrufst und zu diesen schlechten Dingen verleiten lässt und du deiner eigenen inneren Stimme gehorchst. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Shams hat er sage und schreibe 11-mal geschworen, 11-mal hintereinander geschworen, um dir diese Sache klar zu machen. Wenn unser einer zu seinem Bruder sagt, ich schwöre bei Allah, dass ich das und das und das erlebt habe, wird wir ihm sagen, ach, ich fürchte Allah, warum schwörst du? Wir glauben dir auch so. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es nicht nur, er schwört nicht nur einmal, sondern er schwört 11-mal in der Surah al-Shamsi wa duhaha wa al-Qamari idha talaha und so weiter, bis er sagte dann sinngemäß, erfolgreich sein wird derjenige, der seine Seele läutert. Erfolgreich sein wird derjenige, der seine Seele läutert und verloren haben wird derjenige, der sie verderben lässt. Denn diese ist die Quelle, der Quell allen Übels. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Bittgebet immer gesagt, unser Herr, schenke unserem Nafs ihre Taqwa und reinige sie, denn du bist der Beste aller derjenigen, die sie reinigen können. Meine lieben Geschwister, die Lösung lautet also, entferne dich von dem, wozu dich deine eigene Seele, die sich immer wieder zum Schlechten aufruft. Dann wirst du zu den Menschen gehören, die erfolgreich sein werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِي فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Und wer von seinem eigenen Geiz verschont bleibt, das sind die Erfolgreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die ihren Herrn am Tag der Auferstehung sehen dürfen. O Allah, gewähre uns diesen Genuss, deinen Anblick genießen zu dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen in der Liebe zu Allah und in der Liebe zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und möge Allah azza wa jall unsere Herzen reinigen vor jeglichem Groll und vor jeglichem Hass und vor jeglichem Neid und vor jeglicher Mitgunst, sodass wir Geschwister sind, die gegenseitig sich unterstützen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu anna khayr al-jaza.